Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 37, 2018, Episode 587, die große Party. Ja, es ist nämlich gleich eine Woche der zwei Jubiläen gewesen. Ja. Und naja, eine versuchte Party, aber da komme ich noch dazu. Ja. War wohl nix. Eigentlich sind sogar zwei versuchte Partys, aber wie gesagt, das kommt noch im Laufe der Sendung. Ja. Passt jedenfalls heute zu einigen Themen der Sendung. Kurz vorweg, ich habe im Channel The Netcast auf YouTube eine neue Playlist eingerichtet und somit eine neue Sendereihe, die nennt sich Kami. Und dort wird gebündelt die ganzen Schreibwarengeschichten gemacht, die Stationery-Tools und Stift-Reviews und so weiter. Das ist bei mir nämlich momentan ein ganz großes Thema und ich habe gedacht, warum teile ich das nicht mit euch? Also wenn ihr da Interesse habt an Stifte, ja, also von Füllfederhalter bis zu Zeichenstifte, ja, Kalligrafiestifte und alles Mögliche, ja, was ich so krieg, hauptsächlich natürlich so Japan-affin, wie ich bin, ne, aus diesen Gebieten, ne, dann könnt ihr dort auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Das sind ein paar ganz interessante Produkte, die, ja, Meisterwerke sozusagen, die ihr teilweise in Geschäften für ein paar Euro kaufen könnt. Ihr müsst nur gucken, worauf ihr achtet. Aber wie gesagt, das habe ich extra ja in einer anderen Sendereihe gemacht. Die gibt es übrigens nur auf YouTube. Ja, und dort im Channel The Netcast könnt ihr die dann finden. So, und ich komme zur ersten Newsmeldung. Die IFA, die Warnichtsmesse. Irgendwie finde ich das ein bisschen schade. Ich weiß, jetzt werden mir einige Leute widersprechen. Und da kommt es natürlich auch an auf die Interessen, die jeder Einzelne hat. Aber das kann man nicht wegdiskutieren, wenn man das vergleicht, noch so vor 3-4 Jahren, was für ein Mega-Ereignis das war in den Medien, ja, und vergleicht es mit heute, dann ist das Interesse absolut gesunken. Ja. Und ich kann es auch gar nicht also von der Hand weisen, dass das auch einen Grund haben könnte. Ja. Also zunächst mal, ich muss sagen, die IFA, das ist ja eine Traditionsausstellung, die gibt es seit 1924. Ja. Und also da sieht man schon, dass es dort immer wieder einen Wechsel gegeben haben muss, natürlich, von den entsprechenden ja, sagen wir mal, Techniken, die dort gezeigt wurden, ja. Auch Einstein hat schon 1930 die IFA besucht, das muss man sich mal vorstellen. Aber es war eben im Laufe der Jahrzehnte, ja, immer ein Wechsel da. Und dieser Wechsel ist momentan möglicherweise gerade wieder so so mittendrin, ja, und man muss, oder die IFA muss natürlich aufpassen, dass sie da jetzt nicht abdriftet, ja, oder sich für das Falsche entscheidet. Noch vor Jahren war das ein riesengroßes Ding hier überall, da gab es Spezialsendungen und Live-Sendungen in Massen bei der internationalen Funkausstellung im TV, und diesmal, also ich habe noch nicht mal eine einzige Sendung jetzt wahrgenommen, und das kann zweierlei Gründe haben. Einmal natürlich, dass das Interesse allgemein eben zurückgegangen ist. Also ich muss schon sagen, wenn im TV jetzt einige Sondersendungen gekommen sind, wundert es mich nicht, dass ich die gar nicht mehr wahrgenommen habe, weil ich kein normales TV mehr gucke eigentlich. Ja? Ich höre auch kein normales Radio mehr. Die Zeiten sind vorbei und nicht erst seit gestern. Und damit hat eben die IFA auch gleich wieder ein Problem, nämlich die Generation Internet erstmal zu erreichen. Ja. Dann muss ich sagen, auch was diese neuen Technologien betrifft, Smartphones beispielsweise, ja, AI, also künstliche Intelligenz und so weiter, momentan in aller Munde ist, ja, die waren präsent dort, die waren vorhanden, nur sie waren nicht ausreichend meiner Meinung nach im Mittelpunkt und die Firmen haben es wohl nicht für nötig gehalten, dort auch wirklich bahnbrechende Neuerungen zu zeigen. Vielleicht gibt es ja auch keine bahnbrechenden Neuerungen mehr, das ist natürlich wieder auf dem anderen Blatt, aber man sieht ganz klar, dass die Firmen keine Rücksicht mehr nehmen auf die IFA. Die stellen ihre Produkte vor, wann sie wollen. Das hat auch zum Beispiel Google wieder gezeigt. Ja, die hier im Oktober jetzt ihren eigenen Event machen, ja, Apple natürlich, klar. Und das fehlt eben der IFA. IFA war eine Ausstellung, wo alles, was Rang und Namen hatte, seine Neuheiten dort erstmals präsentiert hat. Die Zeiten scheinen langsam vorbei zu sein. Ja. Und dieses Jahr war es wirklich so schlimm, dass ich selbst in den Tech-Medien, wie zum Beispiel heise.de, nur noch vereinzelt Nachrichten von dieser Messe dort aufgegabelt habe. Ja. Und das zeigt eigentlich, dass da ein Problem vorhanden sein muss. Und ich kann es auch aus dem Grunde verstehen, dass da möglicherweise ein Problem war, denn was sagt das denn aus, wenn zum Beispiel als Top-Vorstellung dort irgendwie so eine Bluetooth-Boombox mit Plattenspieler für die gepflegte Schallplatten-Session dort gezeigt wird, ja, wie es heißt, so schön sagt. Was sagt denn das aus? Also entweder hat Heise dort irgendeinen Hipster hingeschickt, ja, das vielleicht als Top gezeigt hat. Also das ist wirklich, das ist ein Armutszeugnis, das ist ein Haufen Schrott, Entschuldigung, das ist ein Haufen Schrott. Sowas, wenn das das Top-Thema ist, dann ist mir vieles klar. Ja. Vielleicht haben auch die Medien, neuen Medien vor allem, das Interesse dort verloren. Ja. Ein automatisches Pflanzsystem für Menschen, die eben nicht gut umgehen können mit Pflanzen, ja, von Bosch. Was für Probleme haben die Leute bei Bosch? Ist es denen ihr Ernst oder was soll das? Ja? Keine Ahnung. Für die gelangweilten Bürohengste, damit die auch in ihren schlecht beleuchteten Büros es schaffen, irgendeine Pupspflanze aufzuziehen auf dem Schreibtisch, oder wie? Also irgendwo hört's auf. Ja? Ich kann mich hier nicht dem Eindruck entziehen, dass es hier eine Flaute gibt auf der IFA, wo einfach nichts mehr wirklich Neues gezeigt wird oder eben nicht mehr Neues berichtet wird. Ja. Ich weiß nicht, wo das Problem. Natürlich wäre das letzte nicht das Problem der IFA. Ja. Vielleicht sollte man auch da mal wieder ein bisschen mehr an die Pressearbeit denken. Ja. So treten viele interessante Sachen, wie zum Beispiel neue Roboter, die tatsächlich für den Haushalt gedacht sind. Damit meine ich jetzt nicht die Küche unbedingt, sondern allgemein in der Wohnung ja, ankommen und eventuell Nutzen haben. Und ich meine auch nicht den Roboter-Staubsauger, sondern wirkliche Roboter, die interagieren können, ja, mit den Einwohnern. Aber sowas wird eben nicht in den Mittelpunkt gestellt. Und das finde ich eigentlich ziemlich schade. Und so schreibt dann auch Heise, der Gemischtwarenladen IFA. Ja. dass jetzt knapp 10.000 Besucher weniger kamen als im Vorjahr, das ist nicht so wild, ja, also aus meiner Sicht nach. Das im Gegenteil, das hat mich sogar gewundert, dass die Besucherzahl da nach wie vor so groß ist. Entschuldigung, aber naja. Zu Recht als Flop bezeichnet heiße dann auch den 8K-Fernseher. Noch nicht mal 4K hat sich bis jetzt richtig durchgesetzt, ja. Es ist einfach dem Konsumenten nicht mehr weiß zu machen, warum er jetzt einen 8K-Fernseher haben muss. Das ist nur noch für Pixel-Fetischisten, ja, interessant. Und da fehlen ja auch noch grundlegende Techniken. Ja. Während sich diese Filmfetischisten, diese Pixelfetischisten suhlen in dem Medium Blu-ray, ist es für den normalen Konsumenten schon lange das Streaming. Und da, sage ich mal, haben wir auch wieder das Problem, was es damals gab. Am Anfang könnt ihr euch vielleicht auch nicht mehr erinnern an die Laserdisc und DVD, als die Leute die Filmfans dann anfingen, die Nase zu rümpfen, so ein DVD, so ein Dreck, wird sich niemals durchsetzen, ja, das ist ja voll die miese Qualität im Vergleich zu einer vernünftig gemasterten Laserdisc. Ja, und was war? Die Laserdisc ist sang- und klanglos untergegangen, während die DVD sich durchgesetzt hat, überall in jedem Bereich. Das sind Realitäten, ja, die man einfach wahrnehmen muss, und aus seiner schönen Blase heraustreten muss mal und hier sehen muss, dass die Leute sich im Großteil einen feuchten Kehricht um die Qualität kümmern, sobald die einen gewissen Stand erreicht hat. Und deswegen ist auch die Super-CD gescheitert und deswegen wird auch ein 8K-Fernseher nur dann erfolgreich sein können, weil es keine anderen mehr gibt irgendwann. Ja, vielleicht wird es auch wieder eingestampft. Kann ich mir auch vorstellen. 4K setzt sich momentan ganz langsam an die Spitze, weil eben die neuen Geräte oftmals einfach so ausgeliefert werden. Das war übrigens auch schon mit HD der Fall. Es gibt immer noch sehr viele Leute, die pfeifen auf HD, man glaubt es kaum, ja. Aber die haben natürlich ein HD-Gerät, weil das auch tatsächlich nur noch erhältlich ist. Man kriegt keine anderen Geräte mehr. Und klar, selbst wenn es noch andere Geräte gäbe zum gleichen Preis, würde man dann natürlich das nehmen mit den besten technischen Daten. Ist ja logisch, ne? Aber wie wenig Interesse auch an HD vorhanden ist, sieht man ja auch an diesem HD Plus, wo die Privaten massiv versuchen, das zu vermarkten. Übrigens auch sowohl die Kabelbetreiber als auch die Sender an sich offenbar machen da extra die Datenrate schlecht bei den SD-Sendern und das ist eine wirkliche Schande. SD könnte nämlich sehr, sehr gut sein vom Bild, was wir hier bekommen an diesem Pixelbrei, was da gesendet wird. Das ist nicht deswegen so, weil diese Technik das nicht könnte, sondern das ist nur deswegen so, weil die Bitraten künstlich so weit runtergeschraubt werden, offenbar damit man Argument hat, für diese HD-Sender zu vermarkten, die übrigens auch wesentlich besser noch sein könnten, als sie tatsächlich sind. Ja. Also von daher muss ich sagen, auch hier sehr zweifelhafte Sachen. Mhm. Naja, gut, die Messe an sich war halt entsprechend dann unspektakulär. Ich gehe jetzt nicht mehr weiter auf weitere Details ein, ja, aber einfach die fehlende Medienpräsenz zeigt, dass hier etwas im Argen liegt. Und vielleicht sollte man überlegen, als Messeveranstalter sowohl die Pressearbeit zu überarbeiten, als auch vielleicht versuchen, die Messe in eine andere Richtung zu lenken, in der sie momentan läuft. Gut, ich mit meinen Ratschlägen, gell? Happy Birthday, Google! 20 Jahre Google, was sagt man denn dazu? 20 Jahre lang hilft Google den Leuten, Sachen zu finden. Und ja, ich weiß noch, wie das war. Ja, als man kein Google hatte. Es war ein großer Mist. Ja, so sieht's aus. Google damals, die Erlösung für viele Sachen, wie ein Geschenk war das an die Netzgemeinde. Damals gab es eigentlich noch keine Netzgemeinde, so zumindest den Ausdruck gab es damals noch nicht. Und ja, es hat sich gemausert. Für einige hat es eine schlechte Entwicklung genommen, für andere eine fantastische Entwicklung. Und nachdem das Produkt Suche eigentlich ausgelutscht war, denn was soll man noch besser machen als die beste Suche? Ja? Kamen noch andere Dienste auf den Markt. Gmail beispielsweise, Google Maps, das waren Dienste, die bis heute die gesamte Internetlandschaft geprägt haben. Ja? Ich weiß noch, Google Mail, vor Google Mail, kam hier so ein Mailbetreiber, ja, und hat ein paar Megabyte Datenspeicher angeboten. Und das sollte reichen. Ja. Und Google kam da mit 2, 3 Gigabyte waren es, glaube ich, 2 Gigabyte waren es, glaube ich, am Anfang. Das sind den Leuten ins Gesicht runtergefallen. Dann wurde das immer weiter ausgebaut. Heute sind es 15 Gigabyte, was man einfach so kriegt, ja, dass man voll nutzen kann für sein E-Mail-Fach. Und das gibt es bis heute bei vielen Anbietern, bei denen man sogar viel Geld dafür zahlen muss, ja, noch nicht mal in dieser Größe. Ja. Das ist schon eine Sache. Und so ging es durch die Bank weg. Google Maps war etwas, was auch das Fahren mit dem Auto komplett veränderte. Als es noch keine Android-Geräte gab und noch keine Navigation auf dem Smartphone, da habe ich mir regelmäßig, wenn ich unterwegs war, die Route ausgedruckt von Google, ja, und habe die dann mit ins Auto genommen. Und bei Bedarf konnte ich dann eben mal rechts ranfahren oder am Parkplatz und konnte dann mal gucken in der Beschreibung, in der Routenbeschreibung, ob ich denn noch richtig bin und wo ich hin muss. Ja, das war wirklich super gut. Das war das Ende übrigens der Autokarten für mich. Ja. Seit es dieses Google Maps gibt, habe ich keine Autokarte mehr benutzt, brauche ich nicht. Und dann kamen ja die Smartphones, die Android-Geräte heraus mit dieser exzellenten Google Maps-Navigation. Seitdem war dann auch das Standalone-Navi dann nicht mehr aktuell. Ich hatte ehrlich gesagt sowieso nur ein einziges, ja, mal gehabt und das nur kurze Zeit, denn es war schnell klar, dass schon als ich das Navi bekommen habe, war das Kartenmaterial veraltet. Ja. Updates, mau. Und sowas gab es bei Google Maps gar nicht. Da hat man immer das Aktuellste, den aktuellen Straßenstand, der gemeldet wurde, auf dem Smartphone. Aktueller ging es nicht. Was soll man da sagen? Also, Google hat viele Sachen angefangen, ja, und diese auch wirklich revolutioniert, sodass es kein Wunder ist, dass eben die Google-Dienste die meistgenutzten Dienste sind. Es gab einfach und gibt bis heute keine Firma, die so vielfältig Probleme löst und eben das in Produkte umwandelt, ja, und eben den Leuten zur Verfügung stellt. Ja, so ist es. Eigentlich muss man ja sagen, dass die Firma Google ja, so in der Form wie früher gar nicht mehr funktioniert. Von daher ist die Frage, oder gar nicht mehr so gibt. Von daher ist die Frage, ob das noch legitim ist, zu sagen 20 Jahre Google, weil Google ist ja aufgegangen in ein Alphabet. Ja, das ist die neue Muttergesellschaft. Man könnte allerdings natürlich auch sagen, okay, das sind einzelne Unternehmen in Alphabet, das ist ein Holding. Von daher kann man das auch noch gelten lassen. Ja, dann hoffen wir mal, dass die nächsten 20 Jahre genauso gut werden. Die Zukunftsaussichten meiner Meinung nach für die nächsten 20 Jahre sind allerdings nicht mehr ganz so rosig, denn in den letzten 1, 2, 3 Jahren merkt man, dass Google massive Probleme hat, diese neuen Technologien auch zu, ich möchte nicht sagen zu entwickeln, aber richtig in Form zu bringen. Ja, mag sein, dass das auch eine Rolle spielt, weil sie von sehr vielen Seiten aus unter Druck gesetzt werden. Gesetzgeber macht immer wieder neue Gesetze gegen Google. Ja. Auch die öffentliche Meinung ist oft viel zu kritisch. Ja, jedenfalls die einigen oder die wenigen, die eben so laut sind und immer diese Kritik rauskreischen, während, was weiß ich, hier, was, ich glaube 80% ist momentan der Anteil, zum Beispiel in der Suche, dann eben Google trotzdem nutzen, aber die 20% Gegner, die sind dann eben besonders laut, ne? Das kennt man ja. Und die sorgen dann dafür, dass auch unter Umständen Entwicklungen gestoppt werden. Unter anderem sieht man das auch regional bezogen. Also Europa hat da momentan schlechte Karten. Aber es gab sogar noch ein anderes Jubiläum bei Google, und zwar der Google Chrome Browser. Der wurde nämlich 10. Yay! 10 Jahre Google Chrome. Ja? Es war ein langer, harter Weg zum Marktführer unter den Browsern. Ja? Das ging auch irgendwie so still und heimlich, fand ich, ja, ging das langsam still und heimlich. Wurde da dann sowohl der Explorer als auch Firefox deutlich überholt und ist jetzt eben mit Abstand der Marktführer im Bereich Browser, was äußerst interessant ist. Ja. 60% Marktanteil momentan, das ist schon nicht schlecht. Aber naja, gut. Die neue, zu diesem Jubiläum gab es eine Umgestaltung, ein neues Design von dem Google Chrome, und die ist nicht ganz, sagen wir mal, unbestritten, klar. Ich meine, wenn Google was macht, ja, dann ist auf jeden Fall schon mal, gibt es da Kritik, und zwar harsche Kritik, ja, von den Leuten, sowohl von den Nutzern als auch von den Gegnern, die sowieso gegen alles sind, wenn es von Google kommt, ja, und das Böse sehen, ja, also ich meine, manche Kommentare, da frage ich mich, ob die Leute einfach nur dumm sind oder ob sie einfach nur das machen, weil sie provozieren wollen, ja, ich möchte das nicht hier entscheiden, ja, was das ist, wo der Grund da liegt, ja. Aber naja, also wer seine Nerven sparen will, der sollte vielleicht nicht in Kommentare gucken zu diesem Browser-Jubiläum. Ja. Aber es gibt tatsächlich einige Punkte meiner Meinung nach, die sind tatsächlich berechtigt, was die Kritik angeht. Beispielsweise, dass eben die URL-Zeile, also dort, wo die Internetadresse angezeigt wird, dass die jetzt momentan, oder was ist momentan, dass die jetzt ab dieser Version, ich glaube, die neue Version hat 69, und die zeigt nämlich keine Sachen mehr an, wie zum Beispiel www. am Anfang. Dabei ist es eigentlich relativ wichtig, weil die Domain beispielsweise www.thenetcast.com ist eine andere als ohne www. Ja, also rein theoretisch. Die werden zwar auf die gleiche Domain umgeleitet, aber das muss nicht immer so sein bei Webseiten. Ja. Gerade wenn andere Serverdienste auch noch angeboten werden, führt oftmals www zu eben dem Webserver und die anderen Adressen zu einer anderen Adresse, zu einer anderen Stelle, wo eben beispielsweise andere Internetdienste angeboten werden. Ja. Und das ist zum Beispiel eine schlechte Sache. Ja, das kann zu Verwirrung führen. Die URL wird auch noch weiter gekürzt. Wird allerdings nicht genau darauf eingegangen. Das wird sich noch zeigen. Ja, das Design gefällt mir nicht. Also vorher waren die Tabs wesentlich platzsparender. Jetzt ist diese obere Tab-Leiste viel zu dick. Das sieht klobig aus, meiner Meinung nach. Und ich würde mir wünschen, dass ich die um guten Viertel verkleinern könnte. Ja. Zumal ich sowieso mit jedem Millimeter auf dem Screen bei mir rechnen muss. Ja. Und deswegen, ich bin da nicht begeistert von diesem neuen Design. Gefällt mir überhaupt nicht. Ich möchte hier oben die Tabs kleiner haben. Vielleicht gibt es ja auch mal eine Erweiterung. Ja, Small Tabs oder sowas. Ne? Dass dann auch für diese neue Designversion seinen Dienst erfüllt, weil das hier muss wirklich nicht sein. Gut, weiter zum nächsten Thema. Ich habe ja viel zu lange gequatscht über die IFA, den wollte ich eigentlich nur kurz erwähnen. So funktioniert das, ne? Naja. Sony beendet den Support für die PS2. Eigentlich schade, denn sie ist immer noch in Benutzung. Ja, ich weiß, die PS2 ist alt. Die PS2 ist überholt und die PS2 gibt es schon lange nicht mehr zu kaufen. Also könnte man meinen, ist doch kein Problem. Ja. Leider wurde eben auch der Reparatursupport eingestellt. Also Sony bietet jetzt keine Reparaturen mehr an, auch in Japan nicht mehr. Und das bedeutet, dass wenn die PS2 kaputt geht, ist es vorbei. Jedenfalls offiziell. Vielleicht gibt es da noch Leute, die eben so eine PS2 restaurieren können und wieder in Funktion bekommen können. Denn die PS2 ist immer noch bei vielen Leuten in Benutzung. Ja, mir ist es auch schlagartig klar geworden. Okay, also ich benutze hier meine PS2 noch. Was ist denn, wenn das Teil jetzt kaputt geht? Und ich meine, wir wissen ja, wo die Probleme liegen bei der PS2, eben in den Laufwerken. Ist ja nicht so, dass es eine Modulkonsole ist, sondern bei diesen Konsolen ist immer das Problem das Laufwerk. Ja. Klar, ich habe eine PS1 noch, die funktioniert ja auch noch, aber das Laufwerk von der PS2 ist dann doch schon ein bisschen anfälliger gewesen als das der PS1. Und naja. Da wird es einem dann bewusst, Mensch, was macht man denn jetzt? Ja, weniger benutzen, aber ich habe noch einen Haufen Spiele dafür. Und ja, die Problematik war auch ja, dass da Kompatibilität eben, ne, ein Knackpunkt war. Und naja, ich finde es deswegen auch schade. Und werde mal dann gucken, ob ich da noch Leute finde, die das notfalls auch so reparieren könnten, bevor ich die dann weiter massiv benutze. Naja. 13 Jahre ist die aus also ist die verschwunden nach der Veröffentlichung. Das war 2013. Das ist auch bemerkenswert und zeigt auch, wie beliebt die Konsole war. Ich bin der Meinung, dass ich nicht der Einzige bin, der immer noch richtig seine PS2-Spiele nutzt. Ja, wenn ich an die ganzen Final Fantasy-Teile denke. Also. Puh. Gut, ja, so kann es gehen, ja. Ein Heiratsantrag von einem Spieleentwickler, das wird keine große Party geben. Ja. Denn, tja, wie das Leben so will, das Leben ist keine Soap. Es läuft nicht so ab, wie man es immer im TV sieht, ja. Die Gute hat den Heiratsantrag in einem Videospiel, ja, bei dem Game Spider-Man, ja, nicht angenommen, hat ihn eiskalt aufs Abstellgleis geschoben, ja, unfassbar. Mittlerweile ist die Beziehung auch auseinander. Ja, verständlich, ne? Wenn schon ein Entwickler in einem Videospiel, ja, auf einem Gebäude, in einem Kino, auf dem Plakat, ja, da diesen Satz da versteckt, ja, Maddie, will you marry me? Ja, dann muss ich sagen, und dann wird da dieser Antrag nicht angenommen, dann ist es ja auch einfach eine dumme Kuh. Ja, ganz einfach. Entschuldigung, so ist es doch. Und ja, deswegen, klar, ging natürlich dann auch diese Beziehung in die Brüche. Jetzt ist die Frage, ob der Name von der Ex-Freundin mit dem der Oma des Entwicklers ersetzt werden soll. Vielleicht sollte man den Satz dann auch noch ändern, weil nur den Namen austauschen, also dann fragt er seine Oma, ob sie ihn heiraten will. Ich weiß, das ist schon ein bisschen skurril, ne? Also, ja, ne? Jedenfalls wäre es ein schönes Gedenken an seine Oma, die ist nämlich vor nicht allzu langer Zeit gestorben und deswegen wäre das eine auch eine Möglichkeit, das dann zu entfernen und zu ersetzen, ja. Finde ich nur richtig, ja. Die hat nichts mehr, die Tussi da hat nichts mehr in dem Spiel zu suchen, ganz einfach. So, damit war es das auch. Und nein, halt, eins haben wir noch, genau. Das wollte ich kurz noch sagen. Es gibt eine Battlefield 5 Demo momentan. Die gibt es noch bis morgen. Da könnt ihr als PSN Plus Mitglied kostenlos eine spielbare Battlefield 5 Demo herunterladen und euch das Ganze mal angucken. Das finde ich gar nicht so schlecht, ja. Auch wenn es mir bei der Tussi auf dem Bild ja mal wieder übel wird, ne? Aber egal, ne? Man muss ja nicht unbedingt das machen mit der Tussi. Aber egal, gut. Battlefield 5 Demo, es ist ein sicherer Kauf bei mir, definitiv. Ich warte da schon sehr lange drauf, es sei denn jetzt, das Spiel wäre sehr enttäuschend. Es ist übrigens verschoben worden. Es kommt jetzt noch nicht im Oktober, sondern erst im November raus. Die Gründe sind noch etwas unklar, aber ich sag mal, gerade bei einem solchen Spiel finde ich das schon okay, wenn es jetzt einen Monat später kommt. Das ist nicht die Welt, kommt noch vor Weihnachten. Da ist es mir dann auch lieber, dass es richtig funktioniert, ja? Und nicht unbedingt jetzt dann hier mit Megabugs glänzt. Ne? Dann wird nämlich die Spielfreude schnell vernichtet, selbst wenn dann Updates kommen. Also ich finde es gar nicht schlecht, so wenn die sehen, okay, da stimmt was nicht, wir verschieben das, da mache ich dann diesem Entwicklungsstudio auch keine Vorwürfe. Ja, gut, am Ende, wie immer, habe ich noch ein schönes Video gefunden. Ja, die Geschenke, die Google verteilt hat, ja, sind eben auch so kontrovers wie viele Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke, vor allem wenn man Kindern etwas schenkt, ja, dann muss ich schon sagen, kann es auch mal eine fette Enttäuschung geben, ja. Allerdings, wenn ich mir so manche Sachen angucke, was die Eltern so schenken, also manche Eltern sind doch echt Penner. Die machen das auch teilweise aus Absicht, um die Kinder da erstmal zu schocken, ja. Oder verstehen wohl nicht ganz so, was die da machen, wenn sie irgendeinen Dreck, zum Beispiel eine Xbox-Karton verpacken, ja. Und die machen das Geschenkpapier ab, sehen den Xbox-Karton und freuen sich wahnsinnig und dann ist da drin irgendein Mist, ja. Also da muss man schon ein richtiges, ja, ich sag's jetzt nicht, ne? Da muss man schon ein richtiger Depp sein, ne? Ja, das muss man ganz klar sagen. Aber ansonsten kann man darüber auch lachen, ja. wie gesagt, manche Kinder tun mir echt leid, aber manchmal ist es auch recht witzig, die Reaktion, muss ich schon zugeben. Und deswegen habe ich das hier mal verlinkt. Damit sind wir am Ende für diese Woche von der Rios Wochensicht. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit auf The Netcast, dem Channel auf YouTube. Dort findet ihr die Möglichkeit dazu, entweder im Video oder im Diskussionsforum. Da könnt ihr alles reinschreiben. Und ich glaube, sonst haben wir auch nichts mehr. Nein. Doch, die Links und Informationen findet ihr auch ebenfalls in dem Text zum Video. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!